ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Patti Smith, The Outlaws, Neil Sedaka, The Ravens, James Oliver Band, Johnny Smith, Nina Simone, The Philadelphia Woodwind Quintet, Ray Bryant, Philip Walker, Rainbow, Eric Lugosch, Blind Blake und PJ Harvey. God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you do what you want, Abe. But next time you see me coming, you better run. Abe said, we want this killing done. God said, out on the highway. 61. Well, you're just telling me how to burn it. aus dem Süden Englands stammende Sängerin und Musikerin PJ Harvey veröffentlichte seit den frühen 90er Jahren ihre Musik. Als Einflüsse nennt sie selbst so unterschiedliche Musiker wie Howling Wolf, Jimi Hendrix, Bob Dylan, der ursprünglich Highway 61 Revisited geschrieben hatte und eingespielt hatte, Neil Young, The Rolling Stones sowie Sängerin wie Patti Smith, die wir nach PJ Harvey mit dem Birds-Klassiker aus den 60er Jahren So You Want to Be a Rock'n'Roll Star von 1979 hörten. Die PJ Harvey-Aufnahme stammte übrigens von einer John Peel-Session aus dem Jahre 1992. Als drittes Stück gingen wir dann zurück ins Jahr 1964 und hörten eine der vielen Beatbands dieser Zeit, die auch keine Seltenheit ein Little Richard-Stück nachspielte, The Outlaws mit Keep a Knockin'. Das Besondere an der Aufnahme war aber der junge Leadgitarrist Ritchie Blackmore, der damals anscheinend ein ganz großer Link Ray-Fan war. Es hört sich jedenfalls so an für mich. Am Ende dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro werden wir dann den späteren Deep Purple-Gitarristen mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1975 mit seiner Band Rainbow hören. Doch nun geht es erstmal zurück in die 50er Jahre. Ein Stück mit Neil Sedaka, I Go Ape, danach 1952 die frühen Duop-Pioniere, The Ravens, Rock Me All Night Long. The moon is bright above, oh what a night for whisper in your ear. I go ape every time I see you smile. I'm a ding-dong gorilla and I carry your caveman style. I'm gonna buck you on the head, love you all the while. Well, I'm a monkey's uncle who's a cousin to a chimpanzee. Like I was reeling and a rocking and a swinging from a coconut tree. Oh honey, can't you see you bring out the monkey business in me? Rang-a-tang-a-ling, ting-tong, I'm related to old King Kong. Honey, won't you say you're mine with a hunky-dunky monkey shine? When you hold my hand, I'm a prehistoric man. I go ape! Like a barrel of monkeys on an abba-dabba honeymoon. I go squealing and a screeching and a howling like a big baboon. Well, baby, I'll explode if you don't come and kiss me soon. Yeah, yeah! Bananas and bring you coconuts too. And we'll settle down in the nearest county zoo. Whoa! Rag-a-tag-a-ling-ting-tong, I'm related to old King Kong. Woo! Honey, won't you say you're mine with a hunky-dunky monkey shine? When you hold my hand, I'm a prehistoric man. I go ape! Why did you leave me? Why did you have to go? Oh yes you do, oh yes you do, that it would hurt me so. I'm all alone, I have nobody to call my own. And so I need somebody to rock me all night long. Well, the rain keep dropping on my window pane. Hear the bitter battle driving me insane. Can't hear my baby when she call my name. Says I might get over it, but I'd never be the same. I need somebody to rock me all night long. Well, why don't you rock me? rock me, baby. All night will just squeeze me, honey. Squeeze me all night. Will just love me, baby. Love me all night. Will spend all my money. All night long. Here I need somebody to rock me all night long. Das war die James Oliver Band. Stilistisch kann man die durchaus in die 50er Jahre und die frühen 60er Jahre verorten. The Missing Link wurde allerdings erst 2020 von dem Gitarristen eingespielt. Er ist Waliser und vor allem dort, aber generell in ganz Großbritannien und auch in Schweden aktiv. Mehrere CDs hatte er bis jetzt schon veröffentlicht, aber er ist ein aktiver YouTuber mit gut 20.000 Abonnenten. Mit Platten und CDs seine Musik heutzutage zu verbreiten, wird ja zunehmend schwerer, beziehungsweise ist außerhalb von Sammlerkreisen wohl nur noch im sehr geringen Maße möglich. The Missing Link von James Oliver aus Wales, da hörte man Link Ray und Dick Dale als Einflüsse heraus, also auch Surfmusik. Der nächste Gitarrist, den ich jetzt präsentiere, hat ein Surf-Klassiker und Gitarrenklassiker generell komponiert und das auch als erster eingespielt, ohne selbst Surf- oder Beatmusiker je gewesen zu sein. Sowohl die Gitarrenbands The Ventures aus den USA als auch The Shadows aus Großbritannien spielten in den frühen 60ern Walk Don't Run ein. Die Originalversion von Johnny Smith hatte ich übrigens in der allerersten Folge von Framats Musikalisches Fundbüro im Programm. Nun aber zwei Versionen von Golden Earring von 1960 und danach von 1961. Zuerst Gitarrist Johnny Smith, danach eine Vokalversion von Nina Simone. Thank you. fading light, and let this pair of golden earrings cast their spell tonight. Thank you. Anschluss an Nina Simones Version von Golden Earring aus dem Jahre 1961 hörten wir das Philadelphia Woodwind Quintett aus dem Jahr davor, Samuel Barbers Komposition Summer Music von 1956 habe ich nicht nur wegen seiner atmosphärischen Ergänzung zu den beiden vorangegangenen Musiken ausgesucht, sondern auch, weil die Sängerin PJ Harvey, die ja diese Folge von Framas Musikalisches Fundbüro eröffnete, den 1910 in Pennsylvania geborenen Komponisten ebenfalls als musikalischen Einfluss anführte und mir dieser bis vor kurzem nicht einmal namentlich bekannt war. Geografisch bleiben wir jetzt sogar in gewisser Weise in Philadelphia, Pennsylvania. Heiligabend 1931 wurde dort nämlich der Pianist Ray Bryant geboren. 1957 spielte er mit seinem Trio Sonar ein. Zwei Jahre später übersiedelte er nach New York City. Thank you. Jazz zum Blues und auch umgekehrt ist es in Framats musikalisches Fundbüro nur ein kleiner Schritt. Es gab doch relativ viele langaktive Bluesmusiker, die aber relativ unbekannt blieben. Das hatte meist damit zu tun, dass sie nur wenig oder erst spät aufnahmen. Gitarrist und Sänger Philip Walker aus Louisiana war zwar von 1953 bis zu seinem Tod 2010 aktiv, nahm Ende der 50er Jahre ein paar Singles auf, war aber danach dann bis in die späten 60er Jahre entweder kaum oder gar nicht mehr als Solo-Interpret auf Platten vertreten oder in den Tonstudios. In der Zwischenzeit arbeitete er vor allem live in den Bands verschiedener bekannter Louisiana-Musikern, dem Akkordeonisten und Zydeco-Star Clifton Chenier zum Beispiel, Loney Brooks, Sänger und Bandleader und Gitarrist, und auch Lonesome Sundown. Da war der Philip Walker ebenfalls fester Stammgitarrist. Ja, wir hören jetzt aus der ersten Hälfte der 70er Jahre Philip Walker mit Someday You'll Have These Blues. I've got a feeling you think that I'm your fool. Stop all your cheating. Stop all your lying too. I've got a feeling someday you'll have. Wie am Anfang der Sendung angekündigt, hören wir jetzt Ritchie Blackmore und Rainbow mit If You Don't Like Rock'n'Roll aus dem Jahre 1975. Yeah. Vom Rock geht es jetzt zur akustischen Gitarre. Erik Lugosch ist so ein Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre geborener US-amerikanischer Fingerpicking-Gitarrist. War das eine oder andere Mal auch hier schon tonträgertechnisch zu Gast. Aus dem Jahre 2011, Stars Up Above, ist dieses Mal mein musikalischer Tipp. Was heute traditionell ist und auch so erscheint, war irgendwann auch mal modern. So zum Beispiel der letzte Titel dieser Sendung, Blind Blake's Blind Arthur's Breakdown vom Oktober 1929. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit Blind Blake.